Sonntag früh zu mir, zwischen 6 und 7. Denn ich wart mit dem Frühstück auf dich. Komm Sonntag früh zu mir, zwischen 6 und 7. Es gefällt dir bei mir sicherlich. Ist auch die Stunde ungewohnt, gewöhnst du dich daran, weil man früh morgens ungestört so herrlich küssen kann. Komm Sonntag früh zu mir, zwischen 6 und 7. Und die Zeit ist die Welt doppelt schön. Die ganze Woche bin ich auf den Beinen, und nur der Sonntag bleibt mir für mich. Doch brauchst du, Liebling, nicht deswegen weinen, ich teile alles ein ganz ordentlich. Am Montag treffe ich Charlotte, am Dienstag wiederum treffe ich Susanne. So geht es bald die ganze Woche, und dann, liebe Kleine, kommst du dran. Komm Sonntag früh zu mir, zwischen 6 und 7, denn ich wart mit dem Frühstück auf dich. Komm Sonntag früh zu mir, zwischen 6 und 7. Es gefällt dir bei mir sicherlich. Ist auch die Stunde ungewohnt, gewöhnst du dich daran, weil man früh morgens ungestört so herrlich küssen kann. Komm Sonntag früh zu mir, zwischen 6 und 7. Um die Zeit ist die Welt doppelt schön. Komm Sonntag früh zu mir.